Ich darf die Jacke auflassen, sagt meine Frau. Das ist schön. Ja, ich bin sehr dankbar über all die guten Nachrichten, den Walter wieder hier zu haben. Das fängt ja beim schönen Wetter heute Morgen schon an. Ja. Hochzeiten, ja. Taufen. Ich weiß auch von der Gemeindeaufnahme, die noch geplant wird. Also mein Herz ist sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch dankbar, einen lebendigen Gott zu haben, diesen Glauben zu haben. Das ist mir im Bibelforum am Freitag nochmal so richtig aufgekommen. Wir hatten das Thema Hinduismus. Und ganz ehrlich, ich bin jemand, ich will nicht sagen, dem sind andere Religionen egal, aber ich kümmere mich nicht so drum. Und ich habe da auch nicht so die Ahnung davon, weil ich denke immer für mich, ich habe so viel Interesse vom eigenen Glauben, von der Bibel, von Gottes Wort einfach noch zu hören und zu erfassen, da habe ich doch keine Zeit, mich um die anderen zu kümmern. Aber es war sehr, sehr interessant. Und im Grunde ist es schlimm, wie die Menschen in so einem System, in so einer Religion gefangen sind. Ich habe gelernt, Susanne hätte eigentlich noch da sein müssen, die hätte bestimmt noch vieles beisteuern können. Ich habe gelernt, dass da unheimlich viele Götter und Götzen und Götzenbilder gibt, die aber nichts machen. Wir haben einen lebendigen Gott, der heute zu uns spricht, der in uns lebt, der genial ist, der Wege gefunden hat, uns zu erreichen und uns auf die Spur zu bringen. Wir haben es gut. Wir haben ewiges Leben. Eigentlich hat jeder ewiges Leben. Die Frage ist ja eigentlich nur, wofür bringst du es? Und wofür bringen es deine Freunde, deine Arbeitskollegen? Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin auch in dem Thema, was uns im ganzen Jahr begleitet. Ich hoffe, dass jeder von uns weiß, wo er die Ewigkeit vorbringt, dass er diese Gewissheit hat. Wir nennen das Heilsgewissheit. Und ich möchte das Thema von Pfingsten, vom Heiligen Geist, einfach noch ein Stück weit fortführen. Wir wollen uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen und das, was Gott in uns und durch uns machen möchte. Und ich habe drei Gedanken dazu mitgebracht und ich bete kurz und dann steigen wir ein. Ja, Vater, wir wollen uns mit dir beschäftigen. Wir möchten von dir lernen. Wir denken über deinen Geist nach und wie wir bewusst mit ihm auch zusammenleben können, wie wir ihn bewusst wahrnehmen können und ja, was du in uns vielleicht wirken möchtest. Wir möchten etwas lernen, wir möchten verändert werden, so wie du das willst, in die Form Jesu. Nimm uns dazu in die Hand, schenk uns ja hörende Ohren, offene Ohren. Ja, und lass mich die richtigen Dinge aussprechen. Danke dafür. Amen. Ups. Mal schauen, ob es geht. Ja. Ich habe einfach ein paar Bilder mitgebracht. So ein paar Stichworte, das ist gar nichts Großes, aber das hilft manchmal, das nochmal vor Augen zu haben. Also ich würde sagen, ich überschreibe die Predigt mit Gottes Wirken in uns. Und das heißt ja eigentlich, er lebt in uns, der Heilige Geist in uns. Und Gott ist einfach genial, dass er die Möglichkeiten so geschaffen hat, dass wir ständig Kontakt zu ihm haben können. Dass er in unser Leben hineinsprechen kann. Und dass wir ihn erleben dürfen. Ich habe drei Punkte ausgesucht, die für unser Leben einfach wichtig sind. Und das ist einmal der Heilige Geist. Letzte Woche war Pfingsten, das ist so ein Bild aus dem Kindergottesdienst. Aber das zeigt eigentlich, dass jeder Gläubige da den Heiligen Geist empfangen hat. Und das wollen wir auch so bedenken. Wo wir ihn finden, auch schon im Alten Testament Gottes Geist und was er da macht. Und wir wollen unser Herz bedenken. Das ist ja eigentlich, er möchte ja in uns wohnen, in unserem Herz. Deswegen ist das Herz ja auch so wichtig und Gott sagt, gib mir dein Herz. Und ich möchte ganz kurz auf unseren Auftrag, den Jesus uns mitgegeben hat, uns persönlich, aber auch als Gemeinde, da eingehen, weil der Heilige Geist hilft uns genau dabei. Der Heilige Geist. Wir kommen vom Pfingsten und der Siegfried Borchert, der hat letzte Woche gesagt, das ist so der Geburtstag der Gemeinde. Da, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, im Grunde ist es Gemeindegründung und jetzt lebt Jesus in der Gemeinde hier bei uns. Und Jesus sagt selber von sich, das ist besser, als wenn er selber da wäre. Ich habe in Johannes 16 gelesen, ich lese uns das mal vor, in Versen 5 bis 9. Das ist bei mir in der Bibel überschrieben mit das Wirken des Heiligen Geistes. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat, doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Als ich das gelesen habe, also das Erste, was ich gedacht habe, ist wieder typisch für die Jünger. Ich kann mich da immer gut vergleichen mit den Jüngern, weil die so menschlich reagieren. Jesus sagt hier, nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat, doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe, stattdessen seid ihr traurig. Toll, das ist wieder so Selbstmitleid. Ne? Also ich kriege eine Nachricht, dass ich erfahre, mir wird was weggenommen. Ich frage noch nicht mal warum, ich bin einfach nur traurig darüber, dass das so ist. Ne? Menschlich. Und das hilft mir immer zu sagen, okay, so bin ich auch. Das passiert mir auch. Und das, was Jesus den Jüngern sagt, zählt für mich ganz genauso. Jesus sagt, ich aber sage euch die Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Er sagt immer die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Eigentlich denkt man ja, Mensch, was Besseres kann es doch nicht geben. Also was Besseres kann es doch nicht geben, als Jesus leibhaftig hier zu haben. Das wäre doch für uns auch toll. Jesus hier als Mensch. Wir können mit ihm reden. Lecker essen, er kann uns sagen, was Sache ist. Aber als Mensch war Jesus auch an seinen Körper gebunden. Das heißt, er konnte ja an einer Stelle nur sein. Und was heute viel, viel besser ist, ist, dass er uns den Geist geschickt hat, weil er in jedem einzelnen Gläubigen wohnt und gleichzeitig an den ganzen Orten hier in der Erde sein kann. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Er selber hat ihn geschickt. Diesen Geist gab es aber auch schon vor der Zeit. Es ist ja Gottes Geist. Die Dreieinigkeit, auch ein Ding, was man mit dem Verstand kaum greifen kann. Ich glaube, wir werden es nie im Letzten begreifen. Wir haben immer so kleine Bilder, die uns das ein bisschen einfacher machen. Die gab es schon immer. Gott ist schon immer dreieinig und ist immer so gewesen. Und im Alten Testament, wenn wir da reinschauen in der Bibel, ist das Wort Pneuma eigentlich immer in Verbindung mit Heiliger Geist zu finden. Und da ist auch eine Bedeutung dieser schöpferischer Geist Gottes, der von Anfang an da war, der, ja, am Anfang schwebte der Geist Gottes auf dem Wasser und da war schöpferische Urkraft drin und er hat eigentlich alles ins Sein gerufen, ein Wort und es entstand und hat aus diesem Chaos, was war, den Kosmos gemacht, in einer genialen Weise, was wir in jeder kleinen Blume, in jedem Tier sehen können. Gottes schöpferische Kraft, Gottes schöpferischer Geist ist eine Ausprägung vom Heiligen Geist, ist aber auch die auswirkende Kraft, die sich so im Leben eines Menschen auswirkt. Schon im Alten Testament war der Geist Gottes in einzelnen Personen. In Mose, Und wir lesen sogar, dass 70 Älteste waren es, glaube ich, die haben von dem Geist von Mose bekommen. Wir wissen, dass er in Elia war und dann in Elisa, in seinem Nachfolger. Und auch im Neuen Testament lesen wir von Elisabeth und der Johannes der Täufer, der in dem Bauch von der Elisabeth war, der hat schon den Geist bekommen, da war er noch im Mutterleib. Und auch Jesus hat den Geist bekommen, er ist wie eine Taube bei der Taufe auf ihn aufgefahren. Ob er das jetzt nötig gehabt hätte, weiß ich nicht, aber es war nötig, damit die Schrift zumindest erfüllt wurde. Also uns begegnet der Geist auch im alten Bund. Und er wohnt in den Personen, in den Gläubigen und ja, durch Christus haben wir in dem Geist den Zugang zum Vater, haben wir vorhin gehört. Tageslosung von heute, wusste ich gar nicht, dass wir die Tageslosung haben, aber das ist ja genau der Punkt. Christus lebt durch den Geist in uns. Und das sagt er auch, dass er uns nicht als Waisen zurücklassen möchte in Johannes 14, sondern ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er selbst. Der Vater und der Sohn wohnen in uns, in seiner Dreieinigkeit. Das müssen wir erstmal so ein Stück weit begreifen. Mit all seiner Macht, mit all seiner Kraft. Und der große Unterschied zum Alten Testament, wo wir sehen, dass einige Menschen den Geist haben, ist halt, dass jeder Gläubige diesen Geist empfangen kann. Und das ist auch was, wo wir letzte Woche in Joel 3 gehört haben. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Also das ist im Grunde das große Ganze. Und das ist das Geniale, finde ich, an unserem Gott, diese Verbindung geschaffen zu haben. Da kommt nichts mit, was wir uns überhaupt vorstellen können. Also ich bin ja in der Telekommunikation tätig und ich finde Handys schon ganz toll und was man da alles machen kann. Aber das sind so viele Abhängigkeiten, dass das Ding überhaupt funktioniert. Und hier, das funktioniert immer. Du hast immer Zugang. Im Neuen Testament begegnen uns auch ganz viele Worte, die das nochmal bestätigen, wo Paulus in seinen Briefen das schreibt. Zum Beispiel im Korintherbrief. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Auch ein ganz wichtiger Hinweis. Sowas, das können wir uns nicht erarbeiten. Wir können nichts dafür tun. Du kannst dich noch so anstrengen. Bin ich wieder bei den Hinduisten, die ihr ganzes Leben versuchen, oder eigentlich noch ganz schlimm, denen der Arme in der Gosse egal ist, im Grunde, weil er denkt, naja, der wird ja vielleicht dann, der erleidet das Schicksal, was er verdient, und wenn ich was Gutes tue, dann tue ich es nur, weil ich dann vielleicht besser dastehe, weil ich dann mir was erarbeiten kann. So ist das bei Gott völlig anders. Da ist die Liebe einfach der treibende Motor. Dass ich beschenkt bin, dann gebe ich das weiter. Ohne etwas dafür zu verlangen oder ohne dafür Lohn zu kriegen, das belohnt Gott später mal. In Römer 11 hat Paulus geschrieben, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Mit all seiner Kraft. Und im Epheserbrief, das möchte ich mit uns zusammenlesen hier, das ist Epheser 5, 15 bis 18, da hat Paulus eigentlich an die Epheser geschrieben und das war auch eine riesige Stadt und da gab es auch unheimlich viel Götzendienst und ja, so Kult eigentlich und Verehrung. Mit ganz, ganz vielen Menschen, also eigentlich gottlos. Und da hat er es den Gläubigen zugeschrieben und das erinnert mich so an unsere heutige Zeit, was halt immer mehr kommt. Und das, ja, könnte ein Brief an uns sein, ganz persönlich, wo er schreibt, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Auch hier kommt wieder raus, wir können uns nicht selber befüllen, wir müssen uns befüllen lassen. Wir müssen uns da schon hingeben und befüllen lassen. Aber das ist Gottes Wille, dass er das macht. Und mein Resümee ist einfach, was wir mitnehmen sollen, wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt dieser Geist, dieser Heilige Geist in dir. Das ist eine Tatsache. Das ist Wahrheit, das steht so in der Bibel. Und er wohnt, er möchte in unserem Herzen wohnen. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das Herz ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, schon im Natürlichen natürlich. Es pumpt unser Blut im ganzen Körper herum, sonst würde das sauerstoffangereicherte Blut ja nicht im Körper fließen können und wir wären nicht lebensfähig. Aber auch im Geistigen. Ein ganz wichtiges Organ, wenn man es so sagen darf, im geistigen Sinne. Was wir behüten sollen. Der Heilige Geist wohnt darin, er möchte uns leiten, er möchte Kraft ausüben, er möchte dir ein Leben schenken, was zur Fülle reicht. Ein Leben der Fülle. Ich frage mich, da kommen manchmal so Fragen in mir auf, warum spüre ich manchmal so wenig davon? Warum bin ich da so weit weg? Und eine Frage wirft meistens die nächste Frage auf. Ne? Woran liegt das? Woran liegt das? Liegt das an Gott? Ich denke nicht. Also man könnte natürlich sagen, okay, der wohnt in mir und er hat keine Lust, durch mich zu wirken. Das habe ich noch nirgendwo in der Bibel gelesen. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber irgendwie wird er bei mir zumindest gehindert. Ab und zu. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ich das nicht höre. Und das liegt aus meiner Sicht daran, je nachdem, wie ich mein Herz befülle. Weil es gibt viele Dinge, mit denen ich mein Herz befülle. Womit beschüttest oder schüttest du dein Herz voll? Womit befüllen wir unser Herz? Wenn ich in mein Leben zurückschaue, also ganz weit zurück, dann gab es ganz viele Dinge, wo ich mein Herz mit voll gemacht habe. Das waren vielleicht Dinge, das zu können, was andere können. Dem nachzustreben. Oder vielleicht sogar anderen so imponieren, also irgendwas noch besser zu machen. Größer, schneller, weiter. Oder ich denke an eine Zeit zurück, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da war Sport ganz wichtig. Da war ich im Tischtennisverein und ich war überall der Jüngste. Also in der Schule, in den Sportvereinen. Ich durfte dann noch gar keine Jugend spielen, aber da ich ziemlich gut spielen konnte, hat man mich da schon eingesetzt und es war toll. Das ehrt einen ja auch. Das ist dann so weit gegangen, dass ich glaube, bis auf einen Tag jeden Tag Tischtennis gespielt habe. Mal für die Schule, mal für den Verein. Das macht das Herz voll. Da bleibt kaum Platz für andere Dinge. Oder ich habe mein Herz damit befüllt, ein guter Christ zu sein. Gute Dinge zu machen. In der Gemeinde mitzuarbeiten. Im Chor mitzusingen. Singen ist gar nicht mein Ding, aber so aus Pflicht, aus Erfüllung. Und heute frage ich mich manchmal, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mein Herz da so mit befüllt? Wo nicht die richtige Motivation hinterstand. Oder ich habe mein Herz damit befüllt, ein Haus zu bauen oder Häuser. Oder in Urlaub zu fahren. Wir sind teilweise dreimal im Jahr in Urlaub gefahren. Es gibt so viele Dinge. Die Summe macht mein Herz so voll? Es können ganz andere Dinge sein. Alkohol, Filme, Serien, Beziehungen, Bücher oder Lästern oder Wut oder Karriere. Alles für sich. Einzelne ganz normale Sachen vielleicht. Immer gern genommen ist vielleicht auch das Ding, ich mache alles perfekt. Das frisst so viel Zeit. Und ich habe gelernt, ich war auch schon mal, also A, habe ich schon mal gesagt, man kann alles, wenn man nur genug Energie da reinsetzt. Und B, wollte ich es auch noch richtig gut machen. Perfekt wäre am besten. Mindestens richtig gut. Ich habe gelernt, das ist nicht der Weg. Wenn ich das heute noch machen würde, würde ich niemals meine Gitarre mitbringen. Weil über perfekt brauchen wir nicht nachdenken. Ich glaube, über gut brauchen wir auch nicht nachdenken. Aber wir spielen. Und ich merke aber, durch das Spielen, je öfter wir spielen, desto besser spielen wir zusammen. Und dann klingt das nachher auch ein bisschen. Und das macht Mut. Ich habe gelernt, heute Fehler machen zu dürfen. Und das befreit. Und dafür ist Jesus da. Er nimmt uns die Fehler unserer Sünden auf sich. Was wichtig ist, was ich dir mitgeben möchte, ist die Auswirkung, wenn du dein Herz mit allem vollschüttest, ist, du spürst den Geist nicht. Du hörst ihn nicht. Du hast das Ohr dafür nicht. Nicht die Ruhe dafür. Ich möchte das Wort nochmal kurz lesen, nur so Stichworte. Achtet sorgfältig darauf oder bemüht euch. Macht das nicht gedankenlos. Und das Allerwichtigste, lasst euch vom Geist erfüllen. Ich habe in der Predigt dazu mal gehört, also ich habe keine Theologie studiert und kann auch leider kein Griechisch, aber da hat einer gesagt, aus dem Griechischen, das muss man auch verstehen, war ich mich auch wieder bei dem Freitag, wo du sagtest, Jens, wir können das ganz schlecht nachvollziehen, weil die halt einfach anders denken. Wir denken von A nach B, also ziemlich stringent, und der Inder macht das vielleicht anders oder der Hinduist macht das dann anders. Deswegen ist es für uns so schwierig. Hier hat der Prediger gesagt, wenn der Grieche Präsenz ausgedrückt hat, meint er nicht unbedingt jetzt. Das heißt, bei lasst euch vom Geist erfüllen, meinte er damit, dass das immer und immer und immer wieder passiert. Dass der Geist uns immer und immer wieder erfüllen muss. Und dass der Geist uns auch bis zum Rand, bis zum Überlaufen eigentlich voll machen möchte. Nur im Grunde musst du da tanken, wie mit deinem Auto. Einmal reicht nicht. Irgendwann ist der Tank leer. Dann stehst du da. Also lasst euch immer und immer und immer wieder erfüllen. Ich dachte auch, wir sind dumm. Also, ich bin dumm. Mein Herz mit so vielen Dingen zu füllen und den Geist an der Stelle zu hindern. Und ich tapp immer wieder in die gleichen Fehler rein. Jesus selber hat ja in ganz vielen Beispielen davon geredet. Im Grunde ist das Beispiel von dem vielfältigen vielfältiger Acker, so heißt das Beispiel. Ne? Gott ist der Sämann und streut den Samen aus und hat dann diese verschiedenen Untergründe. Das gilt uns als Christen. Dein Herz hat im Grunde verschiedene Ackerformen. Und es ist uns zugesagt, dass auf dem guten Acker, dass da Frucht kommt. 30, 60, 100-fach. Da sollten wir es tunlichst vermeiden, diesen Acker zuzumüllen. Möglichst viel von diesem guten Acker in uns zu haben. Ein Punkt noch, was mir persönlich in den letzten Wochen so wichtig geworden ist und was, glaube ich, auch in der Denkweise bei vielen Christen aus meiner Sicht falsch ist, aber das ist meine Meinung. Bei dem Podcast übrigens schreibe ich, also wenn man so eine Predigt im Internet hört, immer drüber: prüfe das gesprochene Wort anhand deiner Bibel. Weil hier sind alle, ich bin Mensch und das ist jetzt das, was ich aus meiner Sicht, aus meiner Erkenntnis sage. Wir sagen so oft, oder ich habe so oft auch gesagt, ja, hier habe ich es schon begriffen, aber es muss noch ins Herz rein. Und ich glaube heute, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich glaube, der Weg ist genau andersrum. Im Herzen wohnt der Heilige Geist mit seinem Wort. Er ist das Wort. Und ich darf das Wort, was uns glücklicherweise geschenkt ist, was wir nachlesen können, wir haben es in der Bibel, darf ich im Glauben mit dem Herzen ergreifen, darf mich draufstellen, es ist die Wahrheit, und dann muss es den Weg in den Verstand finden. Weil es gibt so ein paar Sachen, die verstehe ich noch nicht, die möchte ich aber jetzt trotzdem ergreifen, und ich bitte Gott und den Heiligen Geist, er möchte mir das ja aufschließen, dass ich es dann irgendwann auch verstehe. Aber der umgekehrte Weg, der wird nicht funktionieren. Der Heilige Geist wohnt nicht in deinem Verstand. Das macht er nicht. Ich denke, Gott segnet den Weg, das Wort, sein Wort im Glauben zu ergreifen, aufs Vertrauen auf sein Wort, und dann kommt unser Verstand irgendwann nach. Und bei dem Auftrag, den er uns gegeben hat, da ist ja Gottes Wille. Gottes Wille ist ja klar, den können wir nachlesen. Ich habe mir einen Vers rausgesucht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und das deckt sich ja mit dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat in Markus 16, wo er sagte: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Und ich finde es genial, dass Gott uns in seinen Plan mit einbindet. Dass er uns wert erachtet, daran mitzumachen. Dass wir diese Botschaft mit verbreiten dürfen. Und auch wenn es uns manchmal so groß scheint, wir sind halt nicht alleine. Jesus selber ist im Heiligen Geist bei uns und der Heilige Geist rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Wir werden uns gerade mit diesem Auftrag als Gemeinde auch noch sehr intensiv auseinandersetzen. Der ein oder andere hat ja vielleicht schon gehört, dass es im Spätsommer Aktion hört sich immer so blöd an irgendwie, 42-Tage-Aktion gibt, Leben für meine Freunde, das ist im Grunde nur was für uns, also als Gemeinde hier. Dazu wird nicht eingeladen, da betrachten wir uns und unseren Auftrag und wie wir damit umgehen mit diesem Auftrag. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. 6 Wochen lang, 6 Gottesdienste zu dem Thema, 6-mal in der Woche, einen Abend, wo wir uns in unseren Gruppen hier im Gemeindehaus treffen und einfach nochmal den Gottesdienst reflektieren, darüber nachdenken und versuchen, tiefer ins Thema einzusteigen. 6 Wochen lang, wo wir jeden Tag einen Impuls bekommen, der zum Thema passt. Wir haben sogar Material für die Kinder, die dann mit in das Thema gehen. Wir wollen als ganze Gemeinde einfach in dieses Thema hinein. Ist mal was ganz Neues, haben wir so noch nicht gemacht. Wir werden Erfahrungen sammeln. Und ich habe uns die Leitverse dafür mal kurz mitgebracht. In der ersten Woche denken wir darüber nach, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung, weil ich davon überzeugt bin, weil ich glaube, dass das richtig ist. Das ist nochmal der Leitvers dazu. In der zweiten Woche, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, wie es mir entspricht, weil Gott hat uns wunderbar gemacht, hat uns ausgerüstet dafür, alle mit verschiedenen Gaben. Jeder hat so sein eigenes Ding, wo Gott uns perfekt für ausgerüstet hat, wo wir uns gar nicht so quer und umdrehen müssen, dass wenn du in Gottes Plan bist, dann fällt dir das nicht schwer. In Woche 3, indem ich mich investiere, indem ich auf ja, da Zeit investiere und mein Licht einfach auch leuchten lasse vor dem Menschen in Woche 4, indem ich mich wirklich für Menschen interessiere. Ist das jetzt schon? Ja, ich glaube ja. Das sind immer die Leitverse dazu. Woche 5 haben wir, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählend, weil Menschen da sind, die da nichts von wissen, die nicht wissen, wie man betet oder was Glauben überhaupt heißt. Ich weiß nicht, ob dein Nachbar überhaupt gläubig ist, ob der da Kontakt mit hatte. Vielleicht bist du derjenige, der mit ihm da irgendwann mal ins Thema einsteigen kann, wo du von dir erzählen kannst und wie man das macht und was da für Möglichkeiten gibt. Oder manchmal sind es ganz einfache Sachen, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Sowas wollen wir besprechen. Und wenn wir die gute Nachricht von Jesus Christus verbreiten, einladend, dann haben wir diesen Leitvers dazu. 6 Wochen lang richtig tief ins Thema rein. Ich denke, dass uns das helfen wird, dass uns das auch verändern wird, uns mit dem Thema mal so intensiv auseinanderzusetzen. Und dass es auf der anderen Seite auch uns Druck wegnimmt, weil wir manchmal auch falsche Vorstellungen haben von Evangelisation, weil wir uns da selber Druck machen. Mindestens ist es eine Möglichkeit, mal intensiv dort einzusteigen. Es geht einfach darum, Gottes Menschen von unserer Erlösung, von dem, was Gott für uns Menschen gemacht hat, zu erzählen. Und gibt es irgendwas Schöneres, als wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet? Also ich freue mich tierisch über Ina, die sich jetzt hier taufen lassen möchte. Und auch ganz konkret hat mir Jens gesagt, will hier in Schneverding. Und ich habe sie ja in der Jugend hier gehabt und da hat sich's manchmal noch ganz anders angehört. Menschen lassen sich von Gott verändern und wollen mit Jesus gehen. Und ich freue mich drauf, dass, wenn wir das als ganze Gemeinde hier richtig abfeiern können. Ich kenne Ina, Jens hat schon gesagt, das Netzwerk funktioniert. Aber ich glaube, wir werden viele Jugendliche hier haben. Ich bin sehr gespannt. Es wird schön. Ich bin dankbar. Lass uns noch beten.